Erster Satan trat gegen Israel auf. Er brachte David dazu, das Volk zu zählen. Zweiter David sagte zu Job, zählt alle Menschen in Israel. Bringt mir dann die Zahl. Dritter Job sagte, Gott soll sein Volk noch größer machen. Aber warum willst du das tun? Vierter der König blieb bei seinem Befehl. Job reiste durch ganz Israel. Dann kam er zurück. Fünfter Job gab David die Zahl. In Israel waren es 1.100.000 Männer mit Schwertern. Sechster Job zählte Levi und Benjamin nicht mit. Er mochte den Befehl des Königs nicht. Siebter Gott fand diese Tat schlecht. Deshalb bestrafte er das Volk Israel. Achter David sagte zu Gott, ich habe einen großen Fehler gemacht. Bitte vergib mir meine Schuld. Neunter Gott sprach zu Gad. Gad war der Seher von David. Zehnter geh zu David. Sag ihm, Gott gibt dir drei Möglichkeiten. Wähle eine davon aus. Elfter Gad ging zu David. Er sagte, so spricht Gott, wähle jetzt eine Strafe. Zwölfter 3 Jahre Hunger oder 3 Monate Flucht. Oder 3 Tage Krankheit im Land. 13. David sagte, ich habe Angst. Aber Gottes Liebe ist groß. Ich wähle seine Hand. 14. Gott schickte eine Krankheit über Israel. 70.000 Männer starben in dieser Zeit. 15. Gott schickte einen Engel nach Jerusalem. Aber Gott stoppte den Engel beim Platz von Onan. 16. David sah den Engel am Himmel stehen. Der Engel hielt ein Schwert über Jerusalem. 17. David betete, ich habe den Fehler gemacht. Bitte bestrafe mich und nicht das Volk. 18. Der Engel sagte zu Gad, David soll einen Altar für Gott bauen. 19. David ging zu dem Platz. Er tat, was Gad ihm gesagt hatte. 20. Onan arbeitete gerade mit Weizen. Er sah den Engel und versteckte sich mit seinen Söhnen. 21. David kam zu Onan. Onan sah den König und verbeugte sich tief vor ihm. 22. David sagte, gib mir diesen Platz für einen Altar. Ich bezahle den vollen Preis. 23. Onan sagte, nimm den Platz. Ich gebe dir auch die Tiere für das Opfer. 24. David antwortete, nein. Ich will alles bezahlen. Ich nehme keine Geschenke für Gott. 25. David gab Onan 600 Goldstücke für den Platz. 26. David baute dort einen Altar. Gott antwortete mit Feuer vom Himmel auf das Opfer. 27. Gott befahl dem Engel, steck dein Schwert wieder weg. 28. David sah die Antwort von Gott. Deshalb brachte er dort seine Opfer dar. 29. Das Zelt von Gott war damals in Gibeon. Auch der alte Altar war dort. 30. David konnte nicht nach Gibeon gehen. Er hatte Angst vor dem Schwert des Engels.